Dialoge, Seite 323. Machiavell: Was ich dir bisher dargelegt habe, dieses Zusammenspiel gewaltiger Ereignisse, vor denen der Geist erschreckt zurückweicht, dieses Werk, das nur die Hölle allein vollenden konnte, all das ist bereits geschehen, all das ist vorhanden, all das gedeiht im Angesicht der Sonne in der gegenwärtigen Stunde auf einem Punkte der Welt, die wir verlassen haben. Anmerkung Fleischhauer: Diese Stelle aus dem 25. Dialog wurde vom Verfasser der Protokolle hier verwendet. Weiter im Text: